Kundgabe 5843, empfangen durch Bertha Dudde am 2.1.1954. Kraft des Glaubens, Krankenheilungen, Wunder. Mit ungeahnter Kraft werdet ihr wirken können, so ihr in tiefem Glauben mich um Beistand anrufet, um zu helfen. Die Liebe muss euch bestimmen, diese meine Kraft anzufordern, und euer Glaube muss so stark sein, dass ihr nicht eine Sekunde zögert, wenn in euch der Gedanke auftaucht, einem Notleidenden zu Hilfe zu kommen. In meinem Namen sollet ihr dann wirken, und ihr werdet dazu angetrieben von meinem Geist. Glaubet also nicht, dass ihr etwas zu tun euch anmaßet, was nicht meinem Willen entspricht, sondern wozu ihr euch angetrieben fühlet, das führet aus, ohne Zweifel, und es wird euch gelingen. Denn ich habe euch meine Kraft zugesichert, so ihr starken Glaubens seid. Und ich will es, dass in der letzten Zeit vor dem Ende eure Mitmenschen von der Kraft des Glaubens überzeugt werden sollen. Also werde ich euch nicht zu Schanden werden lassen, wenn ihr mir und gleichzeitig den Mitmenschen dienen wollet. Niemals aber werde ich meinen Segen geben zu Taten des Eigennutzes, der Zerstörung oder der Lieblosigkeit. Verstehet es, die Liebe muss Triebkraft sein und euch veranlassen, meine Kraft anzufordern, niemals Hass oder Vergeltungsdrang. Denn nur die Liebe veranlasst meinen Geist zum Wirken. Nur durch die Liebe verbindet ihr euch mit mir, dass ihr nun auch meiner Kraft teilhaftig werdet. Und diese Liebe lässt auch euren Glauben so lebendig werden, dass ihr nicht mehr zweifelt an dem Gelingen dessen, was ihr ausführen wollet. Und so auch sind die vielen Krankenheilungen zu erklären, die in meinem Namen bewerkstelligt werden. Dann werde ich selbst angerufen um Hilfe. Es wird an meine Verheißung appelliert. Bittet, so wird euch gegeben werden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und im vollen Glauben an die Wahrheit meines Wortes wird gesund werden, wen der Heiler in Liebe in sein Herz schließet. Denn dieser hat ihn mir übergeben, und ich bin nun wahrlich mit meiner Kraft bei ihm. Er kann ihn nun heilen, weil er sich uneingeschränkt meiner Kraft bedienen kann. Tiefgläubige Menschen können daher zum Segen ihrer Mitmenschen auf Erden tätig sein, denn sie dürfen es tun, so wie sie damit ein lebendiges Zeugnis für meinen Namen verbinden, so wie mein Name dadurch verherrlicht wird, so wie es geschieht, um wieder den Menschen zum festen, ungezweifelten Glauben zu verhelfen, die mir zustreben, nicht aber, um die ungläubigen Menschen zum Glauben zu zwingen. Der völlige Unglaube ist Hindernis für das Wirken meines Geistes, und es wird der Bekenner meines Namens durch meinen Geist davon zurückgehalten, vor dessen Augen Wunder zu wirken. Oder auch, der Ungläubige findet natürliche Erklärungen, mit denen er jegliche Heilung begründet. Doch in der Endzeit sollen noch die Schwachen gewonnen werden, deren Widerstand gebrochen werden kann durch die Kraft des Glaubens der meinen. Und darum wird in der Endzeit in meinem Namen manches Wunder gewirkt werden, auf das daran erstarken, die noch schwachen Glaubens sind, um dann auch überzeugt glauben zu können und standzuhalten im letzten Kampf auf dieser Erde. Amen.